1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wieder eine freie Themennacht heute. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, das hier ist unsere Live-Telefonnummer 0800 220 50 50 für euch kostenfrei. Ihr könnt anrufen oder mailen domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen zu unterhalten? Mein erster Anruf heute Nacht heißt Markus und der Markus ist 33 Jahre alt. Guten Morgen, Markus. Hallo. Ja. Hallo, Markus. Um was geht's? Ja, eigentlich hatte ich nur so angerufen, weil ich mich gefreut hatte, dass die Sommerpause endlich vorbei ist. Und dann wurde ich gefragt, worum geht's bei dir? Und irgendwas bewegt einen ja immer. Ja. Bei uns ist im Moment gerade, ja, die Scheidung meiner Eltern. Meine Eltern trennen sich gerade nach 38 Jahren Ehe. Mhm. Das ist schon ein Thema, was natürlich die Familie durchaus jetzt bewegt und mich auch bewegt. Mehr als ich eigentlich gedacht hätte, dass ich das tun würde, weil es natürlich auch so eine lange Geschichte gibt davor. 38 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Warum trennen sich deine Eltern? Naja, mein Vater hat vor 4 Jahren ein Verhältnis angefangen mit der Nachbarin meiner Eltern. Das kam dann irgendwann ja ans Tageslicht, wurde so erstmal versucht. Wohnen die in einem Mehrfamilienhaus, oder? Nein, die haben ein eigenes Haus, die wohnen an so einem kleinen Dorf. Ah ja. Die Nachbarin wohnt nebenan. Die Nachbarin wohnt nebenan, genau. Und dann sagte er damals unter Tränen, er war völlig aufgelöst, als es dann so zur Sprache kam, er hätte jetzt Schluss gemacht und das wäre ein Ausrutscher gewesen. Und man hat ihm geglaubt, beziehungsweise war ich immer etwas skeptischer. Und Nach wie vielen Jahren hat er das denn gestanden? Damals weiß ich nicht, wie lange. Ich denke mal so ein Jahr, anderthalb ging das. Und, aber es ging dann doch weiter. Ja, er hat dann gesagt, er hätte Schluss gemacht. Und wie jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, vor so 6 Wochen, 8 Wochen kam raus, dass das wieder geht. Er hat dann erst gesagt, das wäre jetzt gerade ganz frisch. Dann hat er irgendwann zugegeben, dann ein Jahr wird es jetzt gehen. Dann war es anderthalb Jahre. Also ich gehe davon aus, dass das er gar nicht Schluss gemacht hat. Also es geht nach wie vor um dieselbe Nachbarin. Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. In einem kleinen Dorf ist das natürlich krass. Das ist doof. Ja. Da sollte man sich gleich eine andere suchen. Hat denn dann deine Mutter gleich gesagt, jetzt will ich nicht mehr? Oder? Nein, sie sieht das bis heute so, sie liebt ihn halt und sie möchte eigentlich mit ihm zusammenbleiben. Und wenn er jetzt Schluss machen würde, würde sie auch mit ihm zusammenbleiben. Und das ist ganz schrecklich. Ja. Also ihr wer macht jetzt den ersten Schritt des Schlussmachens? Dein Vater? Naja, wir haben als Kinder natürlich Gespräche geführt, immer wieder, weil wir gesehen haben, die machen sich auch gegenseitig fertig. Mhm. Wir können auch nicht loslassen voneinander. Mhm. Und dass irgendwo eine Entscheidung herbeigeführt werden musste. Und jetzt hat sie sich eine Wohnung gesucht in der Stadt. Also das hört sich ja so an, als hätte ihr Kinder das entschieden, dass die sich trennen. Wer will es denn nun von den beiden? Er hat sich irgendwann entschieden und hat gesagt, ich möchte mit dieser Frau zusammenbleiben, aber ich möchte mich eigentlich auch gar nicht von dir trennen, ich möchte dich schon behalten. Ja gut, das ist natürlich ein alberner Satz. Ja, ich will mit der Frau zusammen sein, will mich aber von dir nicht trennen. Na, toll. Genau, hat es aber bequem gehabt. Meine Mutter ist halt diejenige, die arbeitet und dann erst. Aber auf jeden Fall, jetzt trennen sie sich. Jetzt haben sie sich getrennt. Ja. Meine Mutter hat sich eine Wohnung gesucht in der Stadt. Also ich wohne gute 100 Kilometer entfernt in einer großen Stadt und sie zieht jetzt hier in die Nähe, meine Schwester wohnt auch hier und er hat sich auch schon am Haus gesucht, dass er jetzt mieten will mit seiner neuen. Aber er wird jetzt mit der Frau zusammen leben. Genau. Mit der neuen. Ja. Du kennst die Frau natürlich auch, wenn das die Nachbarin, eure Nachbarin war, viele Jahre? Ja gut, das ist die Nachbarin meiner Eltern. Ich kenne sie zwar auch, aber ich. Nicht so gut. Meine Nachbarin, ja. Also ich mochte sie nie. Sehr gerne leiden. Das ist ja immer eine klassische schwierige Situation für Kinder. Da bricht dann eine langjährige Ehe auseinander. Zu wem hält man dann? Zu wem hältst du? Also diese Frage stellt sich gar nicht unbedingt. Er kapselt sich sehr ab, er meldet sich gar nicht, ruft also weder bei meiner Schwester noch bei mir. Und wenn, das hat er vor 2 Wochen gemacht, dann ist für ihn so irgendwie die Welt in Ordnung. Das Thema wird völlig ausgeklammert, wenn man ihn darauf anspricht, sagt er, ich möchte dazu nichts sagen. Hast du denn einen gewissen Zorn auf deinen Vater? Ja, ganz gewaltig, ja. Natürlich, ganz gewaltig, weil... Aber man schert ja auch nicht aus einer Ehe raus, wenn die Ehe glücklich ist. Offensichtlich war ja die Ehe deiner Eltern nicht mehr glücklich. Das ist auch gar nicht die Frage. Das sage ich auch immer. Das habe ich auch ihm gesagt, noch meiner Mutter gesagt, das kann einem passieren. Das ist gar keine Frage. Nach 10 Jahren, 20, das kann einem vielleicht auch noch 60 Jahren Ehe passieren, dass man sich verliebt. Die Frage ist aber, wie man sich verhält. Und macht man sich dann, macht man einen sauberen Schluss? Das stimmt, ja, hast du recht. Macht man sich gegenseitig das Leben zur Hölle? Ja. Sie natürlich sehr fertig gemacht hat, immer die Schuld zugeschoben hat, gesagt, du machst auch nichts, du kannst auch nichts und bist du auch nichts. Und das ist das, was ich ihm sehr übel nehme, auch dass man einer Frau, mit der man 38 Jahre verheiratet ist, sagt, so wie ich diese Frau liebe, habe ich dich nie geliebt. Das ist natürlich irgendwo... Das ist schlimm, das ist sehr schlimm, sehe ich auch so. Ja. Wie nimmt deine Mutter das denn auf, das Ganze? Na, die sticht in der Reifen völlig fertig, am Boden zerstört. Mhm. Und wir machen uns natürlich Sorgen, versuchen natürlich, die zu unterstützen, das ist gar keine Frage. Das ist ja auch heftig, dass sie jetzt ihr Heimatdorf verlassen muss. Ja. Und irgendwo anders, wo sie vielleicht auch eher fremd ist, dann Fuß fassen soll jetzt wieder. Ja, sicher, das ist eine ganz schwierige Situation. Mhm. Man kann sie mal auffangen, sicher so allgemein, aber es gibt immer Stunden, wo sie dann natürlich alleine sein wird und das sind natürlich die Momente, in denen man sich auch Sorgen macht. Verstehe. Ne? Wie weit bist du entfernt von deiner Mutter? Das sind 50 Kilometer dann, wenn sie umgezogen ist. Das geht dann ja noch. Das geht. Ja. Meine Schwester wohnt in dieser Stadt, also das sind 50 Kilometer von hier. Da hat sie ist um die Ecke und das geht dann schon. Mhm. Also sie hat ihren Job und Das ist halt schwierig. Das ist eine harte Zeit für eine Familie. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch Angst um die Mutter macht. Für die bricht das ganze Leben zusammen. Wird dann noch heftig verletzt, wenn sie gesagt bekommt, so wie die Neue, so habe ich dich nie geliebt. Ja, das ist natürlich ganz böse, ist das. Das müsste er ja gar nicht sagen. Selbst wenn es so ist, muss man das der Ehefrau, der Langjährigen nicht sagen. Nein, ganz genau. Das sind Dinge, die ich ihm auch einfach übel nehme und dass ich ihm ja das auch gesagt habe. Und lass es doch und dann sag es doch einfach nicht oder melde dich einfach nicht. Vor 2 Wochen war sie zum Beispiel bei meinem Freund und jetzt zu Besuch und dann ruft er an und sagt, wenn du dann nachher zurückkommst, bin ich weg. Ich übernachte dann bei dir, wo ich dich dann frage, hallo, was soll das? Warum rufst du jetzt an, um mir das zu sagen? Dann sei doch einfach weg und ist gut. Ja. Warum muss er ihr das erzählen? Und dann bricht es natürlich völlig in sich zusammen und fertig. Ja. Und das sind Dinge, die kann ich auch einfach nicht nachvollziehen. Dann soll er einfach die Klappe halten, machen und dann ist gut. Aber das sieht er nicht ein und versteht die Welt nicht und es kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man dann irgendwo, wenn ich das mal so platt sagen darf, angepisst ist. Ne? Markus, dann wünsche ich eurer Familie, dass er durch diese Stürme jetzt durchkommt. Vor allen Dingen deiner Mutter alles Gute. Genau. Ihm geht's ja besser. Er ist ja fein raus. Er hat eine neue. Er ist verliebt und kann das genießen. Aber deine Mutter ist halt, die am schwersten zu tragen hat. Alles Gute wünsche ich dir und vor allen Dingen deiner Mutter. Dir auch. Lieber Markus, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Die für euch kostenfrei ist, natürlich. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. Herzlich willkommen, sage ich, zu Michaela. Und die ist 28. Michaela. Hallo, Domian. Hallo, Michaela. Um was geht's bei dir? Ich bin ein bisschen nervös. Macht nichts, leg los. Ich bin in den falschen Mann verliebt. Das ist natürlich nicht sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Du bist in den falschen Mann verliebt. Erzähl mal ein bisschen. Ja. Also ich habe ihn kennengelernt ungefähr vor 2 Jahren. Mhm. Er hat ein Piercing- und Tätowierstudio und er hatte mich halt schon öfters gepierst. Ach so. Er hat dich gepierst und so hast du ihn kennengelernt. Ja, genau. Wo hat er dich gepierst? Ich habe eins mittlerweile in der Augenbraue und 2 in der Zunge. Ah ja, also schon ein intimer Vorgang, wenn er dir die Zunge pierst. Ja, eigentlich schon, Kann man so sagen. Ja. Okay. Ja, und dann hatte man sich halt so halt über Wochen halt immer so kennengelernt und hatte man sich auch über Internet und so ein bisschen geschrieben und hatte man sich mal so mal getroffen und so kam dann als eins auf andere. Zu der Zeit warst du solo? Genau. Er auch? Ich bin, er ist eigentlich nicht solo. Ah ja. Ist das das Problem? Ist er deshalb der falsche Mann? Nee, das hat einen anderen Grund. Welchen Grund hat es? Weswegen sagst du, er ist der falsche Mann? Ja, er war, ich habe ihn halt, er wusste halt, dass ich halt Geldprobleme habe und machte dann halt den Vorschlag, doch anschaffen zu gehen. Oh. Und ich dachte, ich weiß nicht, eigentlich gute Idee und hat er dann gesagt, okay, könnte ich ja machen und Voraussetzung war halt bei ihm im Studio. Das heißt, Voraussetzung war bei ihm im Studio, das zu machen und dann bekäme er auch, wollte er Geld haben. Genau. Hast du es gemacht? Also, ja, schon, klar. Du machst es immer noch? Ich mache es immer noch, ja. Wie lange jetzt schon? Seit 2 Monaten. Wie oft hast du es schon gemacht? 5, 6 Mal. Hm. Bei ihm im Studio, wie kann man sich das... Ja, wir machen das halt immer so, bevor er aufmacht. Mhm. Und wenn er halt nicht mehr auf hat. Und wie kommst du an deine Kunden? Er sagt, es wären Bekannte von ihm. Mhm. Weiß es nicht. Er organisiert mir das. Er ist dann aber, während das passiert, nicht in dem Raum. Also er hat ein Hinterzimmer. Aber er ist nicht in dem Raum, da ist eine Tür zwischen. Ja, da ist eine Tür zwischen. Wie viel Geld bekommst du dafür? Bisschen weniger als die Hälfte. Wie viel ist das? Wenn ich jetzt, sag ich mal, ungefähr 3 Kunden habe, bekomme ich vielleicht 30, 40 Euro. Für 3 Kunden 30, 40 ja. Euro? Ja. Weißt du, wie viel die Kunden ihm zahlen müssen? Weißt du das genau? Nee, genau weiß ich das nicht. Das sind vielleicht im Schnitt 100 bis 150 Euro. Hast du vorher auch schon als Prostituierte gearbeitet? Ja, das ist aber schon Jahre her. Mhm. Habe ich es aber auch schon auf freiwilliger Basis gemacht. Also dass ich, also man kann eigentlich schon sagen, dass es so ein Teil meiner Zuhälter ist. Und da habe ich es aber auch auf freiwilliger Basis gemacht. Machst du es jetzt nicht auf freiwilliger Basis? Am Anfang schon. Aber ich habe halt Angst, ihm zu sagen, dass ich es halt nicht mehr weitermachen möchte. Weil ich auch ein bisschen Angst vor ihm habe. Durch seine Vergangenheit, also er war mal im Gefängnis. Mhm. Auch unter anderem wegen Zuhälterei. Mhm. Und wegen versuchten Totschlag. Also er kann auch manchmal sehr aggressiv sein. Also, hat er dir denn irgendwas schon angedroht, wenn du nicht so parierst, wie er das möchte, macht er das und das? Also bis jetzt noch nicht, aber... Du hast trotzdem, auf jeden Fall Respekt vor dem und Angst vor dem. Auf jeden Fall. Du hast ihn vor 2 Jahren kennengelernt. Ja. Ist denn zwischen euch jetzt auch ein Verhältnis, eine Liebesbeziehung entstanden? Oder wie kann man das nennen? Ja, Liebesbeziehung würde ich nicht sagen. Es ist einfach so eine Bettgeschichte. Eine Affäre? Ja. Du bist in diesen Mann aber auch nicht verliebt? Eigentlich ein bisschen, schon. Hm. Jetzt machst du das seit 2 Monaten, aber ihr kennt euch schon 2 Jahre. Das heißt, er hat so lange auf dich eingewirkt, bis du dann Ja gesagt hast, ich mach das? Ich wusste eigentlich, seine Vorgeschichten kannte ich vorher noch nicht so. Also seine Vorgeschichten kenne ich erst seit knapp einem halben Jahr. Wann rückte er denn mit diesem Vorschlag raus, du sollst anschaffen gehen? Vor 4 Monaten ungefähr. Ach so. Du möchtest das im Grunde nicht. Also nicht mehr, nee. Aber ich trau mich einfach auch nicht, ihm das zu sagen, weil ich halt auch wahnsinnige Angst vor ihm habe, weil er auch teilweise aggressiv sein kann. War er dir gegenüber denn schon irgendwann mal in irgendeiner anderen Weise aggressiv? Nein. Also er ist jetzt nicht handgreiflich geworden oder so, aber er ist schon... Ja, ist halt also, schwierig. Er macht sich natürlich da hochgradig strafbar, ist ja klar, ne? Was er da mit dir macht. Und du darfst das im Grunde nicht mitmachen. Wenn du das nicht möchtest, dann musst du da raus. Und so schnell wie möglich. Ja, aber ich weiß nicht wie. Darüber muss man nachdenken. Nur die Tatsache, dass du eventuell Angst vor ihm hast oder dass eventuell was passieren könnte, er hat ja noch gar nichts Konkretes angedroht, darf nicht die Begründung sein, dass du dabei bleibst. Hm. Was ist der Grund, weswegen du das nicht mehr machen möchtest? Das ist einfach die Sachen, die Kunden, was die teilweise von einem verlangen, was man da machen muss. Was verlangen die Kunden denn von dir? Ja, jetzt halt wenn es halt so um Sex geht und halt die Sachen, auf die Männer so stehen, so auf Außergewöhnliches. Was ist denn dir da schon begegnet, was du sehr unangenehm oder ekelhaft findest, was die von dir verlangen? Das sind so teilweise so SM-Geschichten. Mhm. Oder so verschiedene Dinge irgendwie. Also, im Klartext, das ist genau das, was du nicht möchtest. Das widert dich an und du möchtest daraus. Ja. Hast du denn nebenher, machst du noch was anderes? Hast du noch einen anderen Job? Ja, einen anderen Job habe ich schon. Was machst du? Ich bin in einer Behindertenwerkstatt. Ja. Als was? Ich bin da in einer Zentrale. Ja. Und du hast anfänglich von finanziellen Schwierigkeiten gesprochen. Sind die jetzt ausgeräumt oder hast du die immer noch? Teils, so nicht so dazwischen. Teilweise habe ich ein bisschen habe ich noch, aber ich denke mal, dass ich damit so klarkommen würde. Ein bisschen Schulden. Bisschen, ja. Wie hoch sind denn die bisschen Schulden? Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Ja, also darum reden wir da von 2.000 oder von 20.000? Nee, so hoch nicht. Also es sind 2.000 vielleicht, 3.000 vielleicht, aber. Kann man ja auch anders schaffen, ne? Ja. Davon runterzukommen. Ja. So, Michaela, da muss was passieren, finde ich. Da muss aber ganz schnell was passieren. Du hast Angst vor dem Typ und ich würde vorschlagen, du musst dich mit jemandem beraten, der sich in solchen Sachen sehr gut auskennt, wie du dich ihm gegenüber klar verhältst und wie du der Gefahr möglichst aus dem Wege gehen kannst. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass du dich an den Weißen Ring wendest. Mhm. Das ist eine Opferhilfsorganisation. Mhm. Die Adresse und Telefonnummer werden wir dir gleich geben. Okay. Darüber hinaus möchte ich, dass du mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte sprichst. Mhm. Vielleicht könnte auch das ein oder andere Frauen-Notruftelefon dir helfen, wo du auch noch gezielt aus den Frauenkreisen Hilfe bekommen könntest. Mhm. Also du musst es jetzt angehen. Du willst es nicht, das ist entschieden, das ist klar. Mhm. Ja. Du machst etwas, was dir nicht gut tut und was dir widerstrebt. Also muss man jetzt geschickt überlegen, wie du am besten und unbeschadet aus der Sache rauskommst. Mhm. Also entschlossen bist du schon, etwas zu unternehmen. Ja, schon. Aber wie gesagt, die Angst ist da. Ich verstehe. Aber du bist ja entschlossen, deshalb hast du ja auch angerufen. Das ist ja schon mal das erste Indiz dafür. Ja, klar. So, Michaela, wir rufen dich zurück. Das heißt, Sabine, meine Psychologin, ruft dich zurück. Grundsätzlich wegen der Infos, die wir dir geben möchten. Und du kannst mit Sabine gerne auch noch mal ein paar Worte sprechen. Okay, danke. Ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen. Dankeschön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war Michaela, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Andreas, 42. Guten Morgen, Andreas. Hey, servus. Hi. Um was geht's? Ja, also bei mir ist eine Geschichte, dass ich eine sehr außergewöhnliche und sehr tolle Frau kennenlernte vor nicht allzu langer Zeit, vor 4-5 Wochen etwa. Mhm. Nachdem ich einen Kommentar von ihr auf einer Internetseite unter einem Bild von mir fand und wir uns dann auch relativ schnell trafen. Was war denn das für ein Kommentar? Du bist aber ein Augenschmaus oder sowas in der Art. Achso, das hat sie über dich geschrieben? Ja. Achso. Und ein Bild von mir, ja. Ja. Ach, verstehe. Bist du so ein Augenschmaus? Ja, also sie meinte offensichtlich mich damit. Also stand und halt unter dem Bild. Okay, so habt ihr euch kennengelernt dann? Ja, also der Kommentar fiel mir erst gar nicht auf, habe ihn erst 3-4 Tage später wahrgenommen und habe sie dann gleich angeschrieben und ging dann alles ganz schnell. 2 Tage später trafen wir uns schon. Ja. Die Chemie stimmte offensichtlich. Wohnt auch in deiner Stadt? Wohnt auch in meiner Stadt, ja. Ja. Und war eigentlich alles ganz toll. Bis dann im Laufe des Abends sie mir erzählte, dass sie erst 2 Tage zuvor ihren Freund beerdigen musste. Mhm. Das hat mich erstmal ein bisschen verwirrend gewesen. Was war denn passiert? Ja, er starb halt relativ jung, auch irgendwie in den 40ern. An einer Krankheit, das war kein Unfall oder Selbsttötung? Nee, soweit wie ich weiß nicht. Sie fand ihn wohl zu Hause und er war halt tot. Und wie lange waren die zusammen gewesen? 3 Jahre. Ah ja. Ja, und jetzt ist es halt so, dass das geht halt immer hoch und runter und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll, wie ich mich da verhalten soll. Weil einerseits, wie gesagt, Chemie war und ist nach wie vor vorhanden, kommen auch immer wieder Signale von ihr. Wir haben unheimlich tolle Gespräche, auch gerade darüber. Also ihr sprecht über den Todesfall schon ausführlich. Ja, ja, also ich habe da auch großes Verständnis, weil ich leider Gottes da auch schon genug Erfahrung habe, was die eigene Familie betrifft. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass ihr das sehr, sehr, sehr, sehr zu Herzen geht und dass sie das sehr erschüttert? Ihr jetzt? Ja, dass sie ihren Partner verloren hat. Durchaus. Also sie ist eigentlich auch im Großen und Ganzen oder nicht im Großen und Ganzen, soweit was meine Menschenkenntnis betrifft, durchaus total offen und ehrlich und hatte durchaus, und das hat auch, gibt es auch zu verstehen, auf dieser Internetseite, auf dieser Community-Seite, wo sie auch noch so eine Art Nachruf auf ihrer Seite hat. Mhm. Und sie sagt mir auch und hat es auch ganz ehrlich gesagt, dass sie ihn auch noch liebt und halt Zeit braucht und so. Ja. Hast du sie gefragt, warum sie schon so schnell nach dem Tod einen anderen Mann angesprochen hat? Ja, natürlich habe ich sie das gefragt, aber was sagt sie darauf? Wurde nicht so richtig beantwortet, wurde mehr so ausweichend für mich schwammig beantwortet. Was glaubst du denn, warum sie das getan hat? Ja, das ist eine gute Frage. Also im Wesentlichen ja, bin ich eigentlich da wirklich überfragt. Das ist eigentlich einer der Aufhänger, die mich da ein bisschen verwirren. Kannst du das denn verstehen, wenn du dich jetzt in sie hineinversetzt? Nehmen wir an, du hättest eine Partnerin gerade verloren und gerade beerdigt. Könntest du dir vorstellen, dass du sowas machst? Nee, also im Normalfall überhaupt nicht. Also ich kann eigentlich nicht, weil man ja völlig durchhängt, völlig die Welt zusammenbricht und der Boden unter den Füßen weggeruppt wird und alles sowas. Ja. Nun sind die Reaktionen von Menschen, die trauern, unglaublich verschieden, grundverschieden. Ja. Ja. Es gibt den einen Menschen, der sich zurückzieht und nur bei sich ist. Es gibt den Menschen, der hysterisch wird. Es gibt den Menschen, der deprimiert wird. Vielleicht ist das eine Reaktion. Vielleicht ist es auch letztendlich ein Ausdruck ihrer Trauer oder eine Reaktion auf ihre Erschütterung, dass sie rausgeht ins Leben, um vielleicht so mit ihrer Trauer eher klarzukommen. Immerhin spricht sie mit dir. Sie ist nicht alleine und sie hat ein Gegenüber. Ja. Was sicherlich nicht verwerflich ist, dass jemand so etwas tut. Das ist etwas befremdlich vielleicht, weil die meisten von uns das wahrscheinlich nicht täten. Aber ich finde, dass man darüber nicht urteilen darf. Wenn das ihre Art ist, mit ihrer schweren Traurigkeit umzugehen, ist das sicherlich okay. Schwierig finde ich es für dich, weil du ja sicher nicht so genau weißt, ist die jetzt wirklich an mir interessiert oder bin ich Mittel zum Zweck, um es jetzt mal ganz, ganz böse auszudrücken. Ja, nee, es ist ja auch nicht so, um Gottes Willen, dass ich sie irgendwie verurteile oder an Pranger stelle, um Gottes Willen überhaupt nicht. Mhm. Das soll nicht so verstanden werden, um Gottes Willen. Mir geht es halt einfach nur darum, genau um den Punkt, wie den du eben gerade auch schon so gesagt hast, dass ich eben nicht weiß, woran ich wirklich bin, beziehungsweise halt da ziemlich verwirrt bin. Ich glaube, Andreas, dass du das auch eine ganze Weile noch nicht wissen wirst, woran du da bist. Ja. Die Frau hat gerade ihren langjährigen Partner verloren. Die steht quasi noch unter Schock. Ja. Vielleicht erlebst du jetzt eine ganz andere Frau, als sie vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren war oder in einem Jahr sein wird. Hast du denn den Eindruck, dass du dich so schon trotz aller Schwere in der ganzen Geschichte, dass du dich schon in die Frau ein bisschen verliebst? Oder verliebt hast sogar schon? Ja, also das ist ja irgendwie auch ein springender Punkt, weil es gibt ja im Leben immer so ganz prekäre Situationen, also im positiven Sinne. So Situationen, wo man genau weiß, ja, das ist es. Mhm. Ja, das ist ja so. Das kennt ja, glaube ich, womöglich fast jeder. Hat sie denn sich dazu auch schon geäußert, ob sie sich in dich verliebt hat oder sagt sie dazu nichts? Nein, ja, sie hat zu mir gesagt, dass das schon was ist, dass sie hat sich so ausgedrückt, das Gesamtpaket stimmt, also mhm. eben so vom Menschlichen, vom Äußerlichen, mhm. vom Charakterlichen und so weiter und so fort. Aber sie hat auch ganz klar gesagt, und das finde ich auch völlig okay, und das habe ich ihr auch signalisiert, habe auch zu ihr gesagt, das ist völlig in Ordnung. Ich gebe dir sozusagen alle Zeit der Welt. Mhm. Weil sie eben natürlich auch gesagt hat, dass sie Zeit braucht. Das ist für mich natürlich auch völlig nachvollziehbar. Habe ich auch selber gesagt, aufgrund meiner Erfahrung, nachdem meine Eltern schon verstarben und vor zwei Jahren meine Schwester und so. Ja. Das war eine Art, es war natürlich was anderes, wenn Geschwister oder Eltern versterben als ein Partner. Aber nichtsdestotrotz weiß ich ja doch von der Erfahrung, dass es eben schon eine lange Zeit dauern kann, dass man das eben wirklich verarbeitet hat und so weiter. Wenn du mit ihr über ihren verstorbenen Freund sprichst, ja. Und sie sagt, dass sie ihn noch liebt, empfindest so ganz ehrlich, empfindest du da einen Hauch von Eifersucht dem Toten gegenüber? Ganz, ganz ehrlich nicht. Mhm. Ganz, ganz ehrlich nicht, weil sie hat ja schon in der Kurze relativ viel erzählt, soweit wie ich es beurteilen kann, zumindest mein Eindruck. Und er war halt einfach ein toller Mensch. Ich habe ihn sozusagen durch sie kennengelernt, habe auch ein Bild von ihm gesehen. Wart ihr zusammen schon mal auf dem Friedhof? Das waren wir noch nicht, nee. Mhm. Würdest du das machen, wenn sie das vorschlägt? Natürlich würde ich das machen. Ja. Ich würde sie da voll unterstützen. Ja. Weil ich signalisiere ja auch immer, ich bin da, wenn sie mich brauchen, wenn du mich brauchst, du kannst mich immer anrufen. Also ich versuche ja da auch einfach auch irgendwo ein Halt zu sein und so weiter. Das ist auch alles in Ordnung und alles okay. Ich glaube, Andreas, dass du es eigentlich schon jetzt intuitiv alles richtig machst. Ja. Du sagst zu mir, dass du die Frau magst oder sogar noch mehr als magst, dass da schon eine Art von Liebe entstanden ist, ein Verliebtsein. Du, mhm. du sagst, was ich sehr beeindruckend finde, du gibst ihr alle Zeit der Welt. Mhm. Du empfindest keine Eifersucht dem Toten gegenüber, würdest sie oder unterstützt sie sogar in ihrer Trauer. Mhm. Eigentlich machst du alles richtig. Lass es doch einfach sich entwickeln. Wenn du das wirklich ehrlich meinst mit ich gebe dir alle Zeit der Welt, dann gib sie ihr auch. Ja, das will ich. Und das ist ja auch mein Ding und das ist auch meine Überzeugung und vielleicht und mein Wesen, aber mein emotionales Problem kommt halt manchmal dazu. So wie das halt einerseits halt Signale zu ihr kommen, wir verbringen Zeit zusammen, wir tauschen auch so kleinere Zärtlichkeiten miteinander aus, wie Küssen und so weiter. Gelegentlich, aber dann kommt wieder die Zeit, es ist halt einfach ein Hoch und Runter. Dann gibt es wieder die Zeit der Funkstille, so wie heute und gestern. Ja, das ist klar. Wenn du dich jetzt auf so eine Sache einlässt, wird eine schwierige Zeit werden, die nächste Zeit. Ja. Da wirst du viele Hochs und Tiefs und viel Nähe und auch vielleicht viel Ablehnung von ihr erfahren. Mhm. Denn die Frau ist in großen emotionalen Turbulenzen. Mhm. Wenn dir das klar ist, dass die nächsten Monate, das sind nicht die klassische Zeit des Verliebtseins sein wird, dann lass dich darauf ein. Aber sei gewappnet, dass das auch ein harter Weg sein kann. Durchaus, ja, das wäre schon zu vielleicht gut, sogar, zu merken. Vielleicht sogar mit dem Risiko, dass sie dich irgendwann vielleicht nach ein paar Monaten, dass sie auf Distanz geht, weil ich weiß es nicht, weil irgendetwas in ihr vorgegangen ist. Das musst du alles mit einkalkulieren. Ja, das ist wohl wahr. Und das ist natürlich auch eine Angst in mir, klar. Das glaube ich. Aber andererseits würde ich an deiner Stelle, also wenn ich so an den Menschen interessiert wäre, wie du es zu sein scheinst, würde ich das auch alles in Kauf nehmen und würde sagen, okay, komm, wir versuchen das mal. Aufgeben kannst du immer noch. Du kannst immer noch irgendwann sagen, ich kann das nicht mehr, es geht nicht. Mhm. Jetzt ist es mal erst 4 Wochen, das ist ja noch gar keine Zeit. Im Wesentlichen nicht, ist klar. Mhm. Nee, ich meine, das ist definitiv so. Auf dieser Community-Seite, da war man ja auch vorher noch, da lernt man ja dann relativ viele Menschen kennen und auch tolle und weniger tolle und auch tolle Frauen und durchaus auch Frauen, die auch wirklich auch an mir Interesse hatten. Mhm. Mit einer habe ich jetzt ein tolles freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Hab gerade noch vor der Sendung mit ihr geschrieben. Sie verfolgt die Sendung jetzt auch. Mhm. Sind dann halt Frauen, die waren dann tatsächlich auch enttäuscht, weil ich dann halt ehrlicherweise denen zum Beispiel ihr auch gesagt habe, du sei mir nicht böse, aber ich habe da eben jetzt jemanden persönlich kennengelernt. Andreas, ich würde gerne einen Vorschlag machen. Ja, klar. Lass dich mal jetzt drauf ein und ich glaube, du wirst es sowieso machen, weil du ja doch interessiert bist an der Frau. Und ich würde gern so kurz vor Weihnachten mit dir nochmal telefonieren. Sehr gern, sehr gern. Mal gucken, was dann daraus geworden ist und du wirst es mir erzählen. Wenn du nicht telefonisch gleich durchkommst, mail uns mit dem Verweis, dass wir schon miteinander gesprochen haben und dann melden sich meine Leute bei dir. Alles klar. Sollen wir es mal so verbleiben? So machen wir das. Ja, dann, gerne. Drücke ich die Daumen und wünsche viel Glück. Ja, das kann ich überhaupt gerne dir. Gerne, Andreas. Mach's gut. Okay, tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1:31 gleich und ich möchte euch sagen, dass wir morgen ein Thema haben, wie immer mittwochs, und das Thema morgen heißt, das war mein Sommer. Ich möchte gerne mit euch über euren diesjährigen Sommer, über den Sommer 2010 sprechen. Was ist passiert? Was meint ihr, wird so bei euch in Erinnerung bleiben, wenn ihr an diesen Sommer irgendwann mal denken werdet, 2010? Was ist Besonderes passiert, Einschneidendes passiert, Schönes passiert, vielleicht aber auch sehr Trauriges und Erschütterndes passiert. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder mailt oder ruft uns während der Sendung morgen an oder gerne auch schon ab 0 Uhr, wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen natürlich morgen auch geschaltet, 0800 220 5050. Heute Feierthemennacht und es geht weiter mit dem André. Und André ist 37. Hallo André. Hallo. Hallo André. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich wollte mit dir sprechen über mein Problem, was ich im Moment habe. Also ich habe meine Lebensgefährtin mit schweren Krebs erkrankt und wird wohl in den nächsten Tagen von uns gehen. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 12 Jahre. 12 Jahre. Mhm. Was für ein Krebs hat sie? Also es hat angefangen 2006 mit der Brust. Und das haben sie dann auch erstmal in den Griff gekriegt mit Bestrahlung und Chemo und solche Dinge alle. Mhm. Und dann ging es erst eine Zeit lang, so 1,5 Jahre. Sie ist wieder arbeiten gegangen und alles sah eigentlich ganz gut aus, bis wir die Diagnose gekriegt haben, dass es also gestreut hat oder gewandert ist und in der Leber war. Mhm. Dann ging es natürlich rapide bergab. Anfang des Jahres haben wir dann die Diagnose gekriegt, dass es im Kopf ist. Mhm. Also Metastasen im Kopf sind. Ja. Und ja, seitdem kriegt man also diesen körperlichen Zerfall jeden Tag mehr mit. Und man kann nichts mehr machen. Nein, die Hausärztin war heute Morgen da und hat gesagt, also dass es vielleicht noch, 2, 3, 4 Tage noch sind. Und dann liegt sie zu Hause? Sie liegt im Bett neben mir, also im Schlafzimmer. Ne? Ich bin im Wohnzimmer, damit sie einfach ein bisschen mehr Platz hat. Ja. Ja. Wie ist ihr Zustand? Ist sie noch ganz klar? Nein. Also es ist ja so, man versucht, es gibt einige Medikamente, die also diesen Druck vom Gehirn nehmen, damit man, damit sie halt ein bisschen ansprechbar ist, aber das ist, hilft irgendwie auch nicht mehr im Moment. Ne? Also sie ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Mhm. Pflegst du sie ganz alleine? Ich pflege ja mit einem Pflegedienst zusammen. Ne? Die kommen einmal am Tag. Ja. Bist du den ganzen Tag da? Hast du Zeit dafür? Ja. Ja. Also ich gehe extra nicht arbeiten, damit ich halt für sie da bin. Habt ihr Kinder? Nein. Wie gehst du denn jetzt mit dieser schweren Belastung um? Ich weiß nicht, ich habe schon so viel geweint und alles und ich habe schon gar keine Tränen mehr. Ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht. Ich sitze hier und trauere so vor mich hin. Hast du Angst vor dem, was jetzt vielleicht oder wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen passieren wird? Ja. Auf jeden Fall habe ich Angst davor. Na klar. Wir sind so viele Jahre zusammen und ich kann mir ein Leben gar nicht ohne sie vorstellen. Ne? Als sie noch ansprechbar war, habt ihr über das bevorstehende Ende gesprochen? Nein. Nein? Nein. Aber sie weiß um den Ernst ihrer Situation. Also ich glaube, sie weiß schon, dass sie schwer krank ist. Aber ich glaube, sie hat das auch irgendwie immer so verdrängt, ne? Weil sie einfach auch so eine Kämpfernatur ist, ne? Ich glaube nicht, du hältst es für möglich, dass sie denkt, dass sie nochmal gesund wird? Ja. Ja. Sie hat nie die Frage gestellt, wie schlimm ist es wirklich? Nein. Warst du irgendwann versucht, es ihr doch dann zu sagen? Also ich hatte mal eine Äußerung gemacht, wo ich mit jemandem gesprochen habe, was sie auch gehört hat, wo ich gesagt habe, dass ich eine todkranke Frau zu Hause habe. Mhm. Und da war sie also sehr empört drüber. Mhm. Was hat sie da gesagt? Ja, dass es wohl nicht so wäre. Wie erklärst du dir das, dass sie das offensichtlich so verleugnet? Weil sie vielleicht selber auch Angst davor hat, ne? Unwahrscheinlich große Angst. Ich glaube ja, dass Menschen, die das vielleicht dann auch so nach außen verleugnen, dass so schwer kranke oder sterbende Menschen das durchaus wissen, was mit ihnen los ist und was passiert. Wenn sie es auch nicht aussprechen, aber ich glaube, dass sie es wissen. Also ich meine, im Moment ist er halt in so einem komischen Zustand, wo sie es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig mitkriegt. Alles. Ja, das glaube ich auch, wie du es gerade geschildert hast, ja. Mhm. Nun hast du ja auch einen langen Leidensweg mitbekommen von deiner Freundin. Ja. Ja, und ich war immer da und irgendwie, keiner hat mich irgendwie mal so gefragt, wie es mir geht oder so. Es ist immer irgendwie. Gibt es keinen nahen Freundeskreis, der sich auch ein bisschen so um dich kümmert? Ich habe so zwei, drei Leutchen, die auch immer mal eine SMS schreiben und sagen, du kannst gerne dich melden und wenn du sprechen möchtest und seelischen Beistand brauchst, aber ich... Aber die schicken dann nur eine SMS? Die kommen mal nicht vorbei? Nee. Hm. Also wir haben noch Familie, also ihre Schwester, die haben wir nach 10 Jahren habe ich den Kontakt wiederhergestellt, weil ich einfach dachte, es ist wichtig, dass die das auch wissen. Hm. Ja. Und haben die den Kontakt jetzt aufgenommen? Ja. Ja. Die kommt auch morgen wieder. Ja. Aber es ist nicht in dem Sinne eine wirkliche Hilfe für dich, weil du wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine fremde Person für dich. Ja, natürlich. Es ist eine fremde Person für mich und ich, es ist irgendwie auch ein komisches Zusammentreffen irgendwie immer so. Ich mag die ganz gerne, aber man weiß auch gar nicht, was man mit denen so reden soll, ne? Weil man hat überhaupt keinen Nenner irgendwie, ne? Jetzt außer die Krankheit. Außer die Krankheit, ja. Ja. Wie oft kommt die Schwester? Ist unterschiedlich. Ja, also wir machen immer Termine. Ich gucke immer, dass ich das alles so... Also einmal in der Woche oder so? Ja, so um den Dreh. Mhm. Wie alt ist eigentlich deine Freundin André? Die ist 43. Mhm. Aber ich höre schon, dass du eigentlich sehr, sehr einsam bist in dieser schweren Lebenslage. Ja, ich bin sehr alleine. Ja. So bist du auch, abgesehen von dem Pflegedienst, dann tagsüber immer ganz alleine mit deiner schwerkranken Freundin. Ja. Bin ich schon, ja. Dann kann ich gut verstehen, dass dir das Herz manchmal auseinander zu springen droht vor Traurigkeit und Verzweiflung. Das kann ich gut verstehen. Ja. Ich hatte gerade gesagt, dass deine Freundin jetzt einen so langen Leidensweg hinter sich hat. Mhm. Wenn du sie erliegen siehst, was sicher auch ein schwerer Anblick ist. Ja. Wünschst du ihr manchmal, dass sie stirbt? Also ich meine, sie hat ja keine Schmerzen, ne? Das darf man ja so nicht sehen. Ne? Also sie ist ja auch in diesem Palliativnetz drin, wo es halt, also es geht ja nicht um heilen. Ne? Es geht ja darum, ihr Leben so angenehm und schmerzfrei wie möglich zu machen. Ne? Darum geht's ja. Und ich denke mir manchmal schon, es wäre vielleicht besser, wenn sie geht. Das heißt, da ist schon eine Bereitschaft, bei dir sie gehen zu lassen. Ja. Das finde ich auch sehr gut und auch sehr wichtig. Ich so traurig das auch ist, aber ich glaube ja auch, das kann man alles nicht so beweisen, aber ich glaube ja auch, dass das auch ein Schwerstkranker spürt, wenn die Angehörigen und der wichtigste Mensch bereit ist, loszulassen, dann fällt es dem Schwerkranken, glaube ich, auch leichter zu gehen und zu sterben. Insofern ist das durchaus in Ordnung, wenn du das so siehst und im Sinne deiner schwer kranken Freundin. Hast du denn schon dir mal so Gedanken darüber gemacht, wie es dann weitergeht danach? Nee, ich habe das immer so vor mich hergeschoben. Ne? Also so. Ich habe immer da nicht so drüber nachgedacht. Also ich bin dann irgendwann alleine natürlich. Also Gedanken habe ich mir da noch nicht so richtig drüber gemacht. Ich werde wohl dann die Wohnung aufgeben müssen, weil die halt zu groß ist für uns oder für mich alleine. Hast du über die Beisetzung nachgedacht? Ja, ich bin ja mit der Schwester im Kontakt und wir haben also das auch schon schwarz auf weiß, was sowas kosten wird und ne, das haben wir also schon alles auch geregelt. Und die Familie ist auch bereit, sich da finanziell auch zu beteiligen. Weil ich das, wie gesagt, gar nicht alleine halten kann. Ja. Ja. Ich möchte dir aber auf jeden Fall, das habe ich gerade noch gar nicht so gesagt, meinen großen Respekt aussprechen, dass du so an der Seite deiner Freundin jetzt bist und ihr beistehst. Ja. Was ja auch alles, auch als es ihr noch ein bisschen besser ging, das hat sie alles mitbekommen. Das ist ja der größte Liebesdienst, den man einem Menschen erweisen kann, was du da gerade machst. Das ist doch, das ist was ganz, ganz Tolles. So, dass du auch hinterher zu dir sagen kannst, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich glaube, es ist einfach, sie wird dasselbe für mich tun. Ne? Ich weiß das. Ne? Wenn ich so schwer krank wäre, wird sie genau dasselbe tun für mich. Ja. Du musst da nur sehen, deswegen fragte ich auch gerade, ob du schon ein bisschen drüber nachgedacht hast. Ich meinte jetzt gar nicht so bezogen auf die Wohnung, sondern so auf dich auch. Dass du nicht gänzlich alleine bist danach, dass du in irgendeiner Weise aufgefangen wirst und nicht abstürzt, in ein schwarzes Loch fällst. Ja, ich weiß nicht, also ich wüsste auch nicht, wen ich da groß hätte oder so. Ne? Wir wollen uns gleich mal ein bisschen schlau machen. Wohnst du in einer größeren Stadt? Bielefeld. In Bielefeld, ja, das klingt doch gut. Dass wir dir vielleicht die eine oder andere Trauergruppe nennen können in der Umgebung, wenn es dann nötig ist, dass du schon mal eine Telefonnummer hast, wo du anrufen kannst, wenn es dir ganz schlecht geht. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass du deiner Frau beistehst, weiter beistehst. Wenn du jetzt zum Beispiel mit mir telefonierst und du sagst, sie liegt nebenan, kannst du so in Ruhe telefonieren oder hast du Sorge, ich muss wieder zu ihr rübergehen? Nein, ich telefoniere schon in Ruhe. Kannst du denn überhaupt nachts schlafen, wo sie so schwer krank da liegt? Nein, ich schlafe gar nicht. Also ich bin praktisch mit einem Ohr immer im Schlafzimmer. Weil ich halt jeden Augenblick damit rechne. Ne? Das ist eine schwere Zeit jetzt. Da gibt es gar nichts schön zu reden. Ja. Es ist die schwerste Zeit. Für sie und für dich sicherlich im Moment auch. Aber für sie natürlich auch. Obwohl sie halt nicht so viel mitkriegt. Ne? Ja, aber trotzdem. Also André, nochmal meinen Respekt davor, wie du dich verhältst. Das finde ich ganz toll. Ja. Und ich möchte anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und mal für dich ein bisschen schauen, dass wir einen Ansprechpartner, irgendjemand haben, wohin du dich wenden kannst, wenn du dringend Hilfe brauchst. Ja. Damit du nicht so alleine bist. Das ist super. Ich wünsche dir sehr viel Kraft. Ja. Dankeschön. Und ich wünsche deiner schwerkranken Freundin viel Kraft. So, mal gucken, wie viel Kraft sie noch hat. Ja. Dann bitte ich dich, es aufzulegen, und wir melden uns sofort, das heißt in ein paar Minuten wieder bei dir, André. Ich danke dir, Domian. Ja. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. (0800) 220 5050 oder unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Rebecca, und Rebecca ist 25. Guten Morgen. Hallo Domian. Rebecca. Hallo. Über was reden wir? Über meine Freundin. Über eine gute Freundin. Das ist ein etwas außergewöhnliches Thema jetzt. Die hat sich vor einem Jahr ihre Nase operieren lassen. Mhm. Sie hatte vorher einen Schönheitsoperation. Sie hatte vorher einen kleinen Höcker, und also der nicht schlimm war. Eine sehr hübsche Frau, sehr attraktiv. Aber es hat sie halt wohl ihr Leben lang schon gestört. Ich kenne sie seit 5 Jahren ungefähr. Hab das nie so richtig mitbekommen, hat es aber immer wieder erwähnt, und alle haben das immer abgetan. Von wegen, ach, das meint die gar nicht so, das macht die eh nicht. Wie alt ist sie denn? Also sie ist 26. Mhm. Sie hat wohl ihr ganzes Leben schon darüber gesprochen, dass sie der Höcker stört, und von daher hat man das dann irgendwann auch ernst genommen. Sie hat es dann letztes Jahr dann operieren lassen. Mhm. Danach kam dann ein Anruf von ihr, dass es alles katastrophal geworden ist und sie sieht total entstellt aus. Mhm. Das habe ich auch erstmal geglaubt, und sie kam dann zu mir, und mein Entsetzen war ganz groß, als ich gesehen habe, dass sie einfach nur perfekter aussah, als sie vorher eh schon war. Darüber warst du entsetzt? Darüber war ich entsetzt, weil sie mir seit Wochen, Monaten, seit einem Jahr insgesamt die Ohren voll weint, und sag ich jetzt mal ganz direkt, weil sie sich selber ganz hässlich findet und sie sich nur noch zu Hause vergräbt. Ah, und ja. Aber im Klartext, die Operation ist dann sehr gut sogar gelungen. Sie ist gelungen, und ja. Sie sieht top aus. Ja. Sie selbst aber sieht es nicht so. Nein. Sie lässt sich auch gehen, sie wäscht sich nicht mehr, sie macht sich ihre Haare nicht mehr, sie zieht sich nicht mehr so schick an wie früher, sie sitzt noch zu Hause, geht nicht mehr raus, geht nicht mehr einkaufen, lässt andere Leute für sich einkaufen. Die Operation, sagst du, war vor einem Jahr. Ja. Ja. Hat sich der Zustand seitdem verschlimmert? Der seelische Zustand? Ich habe das Gefühl, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht ihr wieder ein bisschen besser. Aber sie war ja auch in der Psychiatrie. Mhm. Weil nicht nur ich, sondern auch andere Freunde gesagt haben, du musst dich behandeln lassen. Das geht so ja nicht weiter. Ja. Und war auch bei mehreren Psychologen, die sie irgendwie anscheinend immer nur weggeschickt haben. Und dann war sie ja irgendwann auch in der Psychiatrie, hat sich dort selbst einweisen lassen. Ja, also sie spürt, dass irgendwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Wenn sie genau, das und wenn ich sie dann besuchen kam, dann war sie natürlich mit irgendwelchen Mitteln zugepumpt, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass das an den Mitteln lag, weil sie so Sachen zu mir gesagt hat wie, ich möchte mir Narben ins Gesicht schneiden, damit auch jeder sieht, wie hässlich ich bin. Oder meine Hände, die passen nicht mehr zu meinem Körper, weil mein Körper ist jetzt was Neues, und das sind ja meine alten Hände. Ja. Und meine Beine, die sind nicht mehr die alten. Ich müsste jetzt auch neue Beine haben. Also ganz wirre Sachen, die ich gar nicht verarbeiten kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Nochmal zur Klarstellung gefragt. Ist das deine beste Freundin oder eine ganz enge Freundin? Bitte? Es ist eine sehr gute Freundin. Sehr gute Freundin. Also es ist eigentlich mehr so eine Feierfreundin, sage ich jetzt mal, gewesen. Wir sind öfter mal rausgefahren, haben uns mal einmal im Monat vielleicht mal auf einen Kaffee getroffen. Ach so, enger, gar und, nicht. Gibt es denn? Das war das vorher gar nicht, aber sie hat mich eine Zeit, also wirklich monatelang, ein halbes Jahr kann man eigentlich sagen, ja ungefähr war es, wirklich tagtäglich angerufen. Ich bin nachher gar nicht mehr jeden Tag drangegangen, weil sie hat wirklich jedes Mal, wenn sie mich angerufen hat, und das jetzt auch immer noch, sagt sie immer wieder die gleichen Sätze und immer wieder dasselbe. Sie erklärt mir, wie sie sich das gewünscht hätte, wie der Arzt die Nase hätte machen sollen. Und das sagt sie mir immer wieder. Wenn du dann sagst, das kann ich gar nicht verstehen, die Nase ist perfekt, was sagt sie dann? Dann wird sie aggressiv. Ja. Hm. Wer ist denn sonst noch ein sehr nahe an ihr dran? Mittlerweile haben sich alle von ihr abgewandt. Familie? Sie sagt zwar, dass sie sich um sie kümmern, aber ich habe irgendwie das Gefühl, also wenn die Mutter weiß das, zu ihrem Vater hat sie wohl nicht so einen guten Kontakt, aber ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, wenn das mein Kind wäre, dann wäre ich Tag und Nacht bei ihr. Aber offensichtlich ist da was nicht in Ordnung. Man sieht ja an, dass es ihr nicht gut geht. Das sieht man ja an. Fühlst du Verantwortung? Ja. Ja. Wie oft siehst du sie? In der letzten Zeit nicht mehr oft. Aber ihr wohnt in der Nähe? Ja. Ja. Mhm. Aber ich kann einfach, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, weil ich mich das selber auch wirklich herunterzieht. Weil sie hat auch so Sätze zu mir gesagt, wie ernst gemeint, dass sie das Gefühl hat, dass ihre Seele aus ihrem Körper heraus muss. Und sie sagt nicht direkt, sie will sich was antun, aber sie sagt solche Sachen. Und da mache ich mir Gedanken, weil sie ist so richtig, das, was von ihr kommt, das ist so richtig düster dunkel, was sie erzählt. Also gar keine Freude mehr. Mhm. Und ich habe wirklich Angst, dass sie sich was antut. Ja. Also und sie will sich ihre Nase jetzt auch nochmal neu operieren lassen. Sie möchte ihre alte Nase wieder zurück. Und es ist ja klar, dass das nicht geht. Wer hat denn überhaupt diese Nasenoperation voriges Jahr bezahlt? Sie hat sich ihr ganzes Leben lang hat sie sich darauf hingespart. Mhm. Ja. Und im Moment macht sie aber nichts oder ist sie berufstätig? Sie macht einen Schulabschluss nach. Ach so, das schafft sie aber, das macht sie. Sie ist jetzt einmal sitzen geblieben, also und hat jetzt wohl auch wieder schlechte Noten. Also, das ist natürlich für dich eine schwierige Situation. So wie du sie schilderst, ist das wirklich ein Fall für die Psychiatrie, finde ich. Würde ich so laienhaft auf jeden Fall sagen. Du bist aber nur eine Freundin. Ja. Du bist keine Verwandte, du stehst ihr nicht extrem nahe. Du hast schon so viel getan und warst ihr Gesprächspartnerin, Ratgeberin und warst für sie da. Mehr kannst du ja gar nicht machen. Das ist ja das Schlimme, das ist ja fürchterlich. Dir sind ja die Hände gebunden. Ja, weil sie will sich ja, wie gesagt, nochmal operieren lassen und das ist ja das. Naja, also so weit wird es noch nicht sein. A, willst du das Geld nicht haben und B, so schnell macht das auch ein Chirurg nicht. Die hoffe ich mal. Die werden das ja auch schon. Die haben ja alle, ja, sie fährt ja von, überall in Deutschland war sie ja schon. Mhm. Bei besten Ärzten und die haben ja alle zu ihr gesagt, nee, machen wir nicht, das machen wir nicht. Und das wird auch nicht funktionieren. Kennst du die Eltern, die Mutter? Nee. Ja, das war gerade meine Idee, dass du dich mit der Familie mal zusammensetzt und ihr gemeinsam beratschlagt, was zu tun ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Eltern halt etwas seltsam sind. Also, im Klartext glaube ich, dass du nicht viel machen kannst. Also, das ist eine bedrückende Lage für dich. Ich habe alles Mögliche schon versucht. Ich habe es am Anfang versucht, mir dachte, du bist doch bekloppt und dieses vollkommene, dieses Einreden, guck doch mal in den Spiegel, du bist so hübsch und das sagen ja auch andere Leute, weil ich ja teilweise auch an mir selber gezweifelt habe, ob die Nase vielleicht wirklich schlimm aussieht. Aber wenn du jetzt wirklich ganz, ganz begründet die Sorge hast, dass sie sich das Leben nehmen könnte, da würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin weiterredest, welche konkreten Schritte du dann unternehmen kannst und solltest. Ja. Wenn dieser Verdacht nicht so sehr begründet ist, glaube ich, kannst du gar nichts machen. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir machen das auf fachkundiger Ebene weiter. Das heißt, du unterhältst dich mit Sabine und kriegst dann die konkreten professionellen Ratschläge auch. Okay. Ja, Rebecca, so machen wir es. Tut mir leid, das ist natürlich für dein Leben auch nicht schön, so etwas dann mitzuerleben. Das ist belastend. Nee, das belastet mich sehr, ja. Absolut, glaube ich. Wäre für mich auch so. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich, Rebecca. Okay. Alles Liebe, danke. Wünsche ich dir. Tschüss. Okay, danke, Domian. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Jörg. Jörg ist 22. Guten Morgen, Jörg. Hallo, Domian. Hallo, Jörg. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist es eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ich wurde damals, als ich 6 Jahre alt war, von meinem Vater sexuell missbraucht. Und ja, die Gedanken, die habe ich zwar schon länger im Kopf, aber nur heute habe ich mich irgendwie das Bedürfnis, darüber zu reden. Mhm. Hast du noch nie mit jemandem darüber gesprochen? Ich hab noch nie eigentlich mit jemandem darüber gesprochen, außer meine Freundin. Ja. Also mit meiner Freundin, die hat vorhin mitgekriegt, als ich bei euch angerufen habe und meine Situation geschildert habe. Und daraufhin ist sie halt wutentbrannt, weil ich bin jetzt seit 8 Monaten ungefähr mit ihr zusammen. Mhm. Und dann hat das halt, also sie war kurz im Keller, dann wollte ich anrufen bei euch und ja, sie kam hoch, während ich mit euch telefoniert habe. Ach so, und sie hat es da quasi, als du mit uns, mit den Mitarbeitern, meinen Mitarbeitern telefoniert hast, hat sie es zum ersten Mal gehört. Ja, genau. Und seitdem ist sie halt... Weil sie ist verletzt, dass du es ihr vorher nicht gesagt hast. Ja, ich bin im Heim aufgewachsen, als die Sache rauskam mit meinen Eltern. Und fangen wir mal kurz vorne an. Der Vater hat dich als Kind, du warst 6 Jahre alt, sexuell missbraucht. Hat er das einmal gemacht oder mehrfach? Also mehrfach, bis ich 8 Jahre alt war ungefähr. Er hat dich vergewaltigt? Ja. Und das ist dann rausgekommen? Also meine Mutter, die hat meinen Vater dabei einmal erwischt und sie hat es aber verschwiegen. Ja. Und dann war einmal die Mutter von meinem Vater bei uns zu Besuch über die Ferien und die hat es dann auch einmal mitgekriegt. Hat mich dann sofort da rausgeholt und zu meiner Tante gebracht. Also deine Oma war das dann? Meine Oma war also die Mutter von meinem Vater. Die hat dich rausgeholt? Die hat mich da sofort rausgeholt. Die hat das ernst genommen? Deine Mutter hat das nicht ernst genommen, aber deine Oma hat das ernst genommen? Ja, also mein Vater war auch gewalttätig meiner Mutter gegenüber und ich denke mal deswegen war es so. Und bist du dann deshalb ins Heim gekommen? Also ich habe kurzzeitig bei meiner Tante dann gelebt, vielleicht 2-3 Wochen aber nur und dann hat das Jugendamt mich in ein Heim gebracht, weil meine Tante sich dann auch nicht mehr um mich kümmern konnte. Bist du dann nie wieder nach Hause gekommen? Nein. Hast du heute Kontakt noch zu deinen Eltern? Ich habe zu gar keinem von meiner Familie mehr Kontakt. Es gibt nur Geschwister? Auch nicht, nein, ich habe keine Geschwister, zu meiner Tante und zu meiner Oma. Auch keinen Kontakt zu der Oma? Nein. Wie ist das zu erklären? Die hat ja immer etwas sehr Gutes für dich getan. Ja, aber ich bin durch das Heim in eine andere Stadt gekommen und ich habe auch eigentlich gar nicht, außer zu meiner Oma, das Bedürfnis von meiner Familie Kontakt zu haben. Ich wundere mich, dass die Oma von sich aus nicht immer in all den Jahren zu dir Kontakt gesucht hat. Ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist ja die Mutter von meinem Vater und ich denke vielleicht... Kann sein, ja. ...dass er da auch vielleicht Gewalt ausgeübt hat oder so. Ja. So, deswegen nicht nochmal im Klartext. In all diesen Jahren hast du mit einem Psychologen oder einem Arzt oder so noch nie darüber gesprochen? Doch, also ja, ich sollte drüber reden, aber ich wollte nie. Also die vom Kinderheim, die wussten halt schon... weil ich sehr verschlossen war, hat man mir einen Psychologen zur Seite gestellt. Aber du wolltest nicht? Nur wollte ich nicht, aber durch die Akten wussten sie natürlich, was mit mir los ist und warum ich nicht darüber rede. Sag mal, was für ein wahnsinniger Schritt, dass du dich es heute traust, hier anzurufen. Ja. Das ist ja doll. Ich wundere mich selber. Das ist super. Das finde ich ganz toll. Das ist ein ganz, ganz, ganz gutes Zeichen, dass du dich das traust. Ja, es frisst mich ja innerlich auch auf, das Problem. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Und da muss ja auch was passieren jetzt. Irgendwas muss passieren. Ja, klar. Also ich habe mir auch heute vorgenommen, dass ich mir dann, außer dir, heute war es eigentlich nur der erste Schritt, bei dir anzurufen, dass ich mir echt professionelle Hilfe dafür suche. Ich gucke hier rein. Meine Freundin, die bietet mir zwar immer an, dass ich mit dir darüber reden kann, aber ja... Ich will es eigentlich gar nicht so. Ist ja auch klar. Da ist sie natürlich auch etwas überfordert. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 20. Okay. Sie kann dir natürlich auch nicht die Hilfe geben, die ein professioneller Mensch dir geben kann. Ja. Du hörst meine Musik im Hintergrund. Ja, genau. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich möchte nochmal sagen, dass ich das sehr mutig finde, dass du anrufst. Und das ist ein sehr richtiger und sehr wichtiger Schritt nach vorne für dich. Ja. In Richtung Hilfe zur Selbsthilfe. Natürlich werden wir dich jetzt gleich zurückrufen und dann kriegst du in aller Ruhe eine Beratung von meiner Psychologin, was du tun solltest demnächst. Ja, das finde ich super, danke. Und da möchte ich dir wirklich Mut machen, Jörg, dass du das auch alles dann richtig angehst, ja, damit du es schaffst, all diese schlimmen Sachen zu verarbeiten und in gewisser Weise Ruhe zu finden von der Vergangenheit. Ja, super, danke schön. Ja. Lieber Jörg, dann legst du bitte auf und Sabine, das ist meine nette Psychologin hier heute Nacht, ja, die ruft dich gleich an. Okay, also kann ich jetzt sofort auflegen? Du legst auf und wartest einfach, bis es wieder klingelt. Alles klar, danke. Okay, Jörg, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Tobias Fritz und morgen heißt unser Thema Das war mein Sommer 2010. Ich möchte gerne mit euch reden über all die Dinge, die schön waren oder auch weniger schön waren, jetzt im vergangenen Sommer. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailt domian@wdr.de. Um 1 sind wir wieder hier, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Schöne gute Nacht.